Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mord. Und ich möchte euch fragen, wer von euch hat einen Verwandten, einen Angehörigen, einen Freund durch einen Mord oder ein anderes Tötungsdelikt verloren? Und wer von euch hat einen Menschen auf dem Gewissen? Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, die Telefonnummer 0180 5678 111. Und per Fax erreicht ihr mich unter 0180 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Johanna und ist 22 Jahre alt. Hallo Johanna. Hallo Domian. Du hast dich zu diesem Thema bei uns gemeldet. Ja, richtig. Und zwar, das ist jetzt so in dem Zeitraum 5 bis 7 Jahre her. Da wurde mein Großvater ermordet. Und das ist folgendermaßen passiert. Morgens ist der Bruder eines Freundes von ihm bei ihm in die Wohnung mit einem Schlüssel reingekommen. Und weil er den Verdacht hatte, dass mein Großvater seinen Bruder zum Alkohol verführt hat. Mhm. Und dann kam es wohl zu einer Streiterei. Und er hat ihn dann mit 36 Messerstichen in die Brust getötet. Und mein Großvater ist dann, der war auch gehbehindert, mein Großvater. Und der ist dann an inneren Blutungen gestorben. Und wie alt war dein Großvater? Wie alt war der? Mitte 60. Mhm. Anfang 60, Mitte 60. Ja. Und der Täter hat dann aber auch noch Geld geklaut, das mein Großvater unterm Kopfkissen versteckt hatte. Und der wurde dann von seiner Nachbarin gefunden, einige Zeit später. War dein Vater, dein Großvater, hat man das rekonstruieren können, direkt nach der Tat tot? Nee, der ist... Oder lag er noch eine ganze Weile? Ja, der ist erst, der ist an den Wunden verblutet. Also der war nicht direkt nach der Tat tot, sondern das hat noch ein bisschen gedauert, ist dann an den inneren Blutungen gestorben. Wie lange hat er dann noch gelegen? Das weiß ich nicht genau, den Zeitraum... Weiß ich nicht, den kann ich da nicht bestimmen. Keine Ahnung. Und wer hat ihn dann gefunden? Die Nachbarin? Die Nachbarin. Die Nachbarin. Ja. Die hat ihn gefunden, die hat sich auch so um ihn gekümmert, hatte auch einen Schlüssel und die hat ihn dann gefunden. Er hatte ja auch keine Möglichkeit, jetzt Hilfe zu holen, war gehbehindert und. Also wie alt warst du damals? Ich war 15. 15. 15, 16. Hm? Hat man dir das damals direkt alles so erzählt, was vorgefallen ist? Ja. Ja, das hat, also meine Eltern haben mir das erzählt. Ich weiß, ich erinnere mich auch gar nicht mehr, also überhaupt gar nicht mehr daran, wie ich in dem Moment gefühlt habe oder was ich in dem Moment gedacht habe. Also das weiß ich gar nicht mehr. Nur mit der Zeit ist mir dann halt auch bewusst geworden, wie schwer das für meine Mutter ist, was ich vorher eigentlich auch nicht so gesehen habe. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Nur für meine Mutter ist es natürlich am schlimmsten gewesen. Und wir haben auch, er sollte den Abend vorher, hat er bei uns angerufen und der Kontakt zu meinem Großvater war aufgrund der vergangenen Geschehnisse nicht sehr gut. Und das war auch eigentlich das erste Mal, dass er anrief und uns besuchen wollte, weil wir so ungefähr 70 Kilometer von ihm entfernt wohnen. Und meine Eltern wollten ihn dann auch abholen und haben sich gefreut. Nur mein Bruder und ich, wir wollten das dann nicht, dass er kommt. Warum? Ja, das es war mein Großvater, die Beziehung von meiner Mutter zu meinem Großvater, die war immer sehr gespannt und mein Großvater hatte selber Probleme mit sich und hat uns... Das heißt, dass du auch kein enges Verhältnis zu ihm hattest, auch nicht früher als Kind. Also, ja, irgendwo schon, aber da war dann immer so diese Abneigung aufgrund der Geschichten, die ich auch von meiner Mutter wusste. Da war zwar eine Zuneigung, aber irgendwo hat man sich auch dagegen gewehrt. Weil man ihn als Menschen nicht so gut eingeschätzt hat. Jetzt ist so damals so ein schweres Verbrechen vorgefallen. Ich glaube, dass das natürlich noch viel tiefer wirkt, auch wenn das Verhältnis nicht so gut war zu euch, von euch zu dem Großvater, als wenn er eines natürlichen Todes gestorben wäre. Ja, natürlich. Ja. Wie ist der Täter bestraft worden? Der ist in eine geschlossene Anstalt gekommen. Der war wohl auch geistesgestört. Hast du denn irgendwann noch mal was davon gehört? Also wir haben da gar nicht mehr, außer jetzt in den darauffolgenden Tagen und Wochen, als der Prozess dann war meine Mutter auch bei dem Prozess, aber wir haben da gar nicht mehr drüber gesprochen, auch gar nicht versucht, Informationen einzuholen. Also bis heute haben wir da gar nichts drüber erfahren, was jetzt mit ihm ist. Oder nun sind 7 Jahre vergangen. Das ist einerseits eine lange Zeit, aber wenn man einen Menschen verloren hat, unter solchen Umständen, ist es vielleicht auch gar nicht so eine lange Zeit. Redet ihr in der Familie manchmal darüber? Gar nicht. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Ich denke auch mal, da ist bei jedem die Angst davor, meiner Mutter, dass meine Mutter dann wieder in ein tiefes Loch fällt und dass ihr das dann wehtut, weil für sie war der Schmerz ja am allergrößten, weil sie sich ja nicht von ihm verabschieden konnte und irgendwo hat er uns ja auch im Streit verlassen und also da ist, denke ich mal, nee, ich möchte auch gar nicht. Ich werde meine Mutter bestimmt mal darauf ansprechen, weil als ich dein Thema heute gehört habe, fiel mir das wieder ein und meine Mutter tut mir da auch besonders leid, da wird nicht drüber gesprochen. Ich danke dir, dass du hier angerufen hast und gesprochen hast zu diesem sehr ernsten Thema. Domian, deine Sendung ist toll, das wollte ich dir noch sagen. Danke, Johanna. Tschüss. Viel Spaß noch, tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Achim dran und Achim ist 32. Ja, hallo Domian. Achim, schönen guten Morgen. Morgen. Unser Thema heißt Mord, Tötungsdelikte heute Nacht. Ich habe meine Freundin vor 1,5 Jahren verloren. Deine Freundin? Ja. Ja. Und zwar, die wurde von dem Ex-Freund umgebracht. Du warst zu der Zeit mit der Frau zusammen? Ja, ein Jahr. Ja. Wir wollten eigentlich schon heiraten und zusammenziehen. Und so ein halbes Jahr vorher fing der Typ an, dann auf einmal ein bisschen Stress zu machen. Er hat also dann uns mehr oder weniger immer Anrufe bedroht und auch in den Wirtschaften hat er uns von der Seite so angemacht. Ja. Ist er denn täglich auch vorgegangen zu dir? Zum Beispiel? Gar nicht. Ich kenne ihn ja schon über 10 Jahre. Also er hat ich wusste ja, dass sie zusammen waren. Und dann haben die sich auch glücklich getrennt alles. Wie gesagt, vor einem halben Jahr denn, bevor es passierte, ging das eigentlich los. Also am Anfang war es nur so eine Art, Psychoterror. Ja, und dann so ist es Telefonterror oder auch meine Wirtschaft mal so einen dummen Spruch losgelassen, da haben wir uns aber nichts bei gedacht. Und dann ist dieses Drama passiert. Beschreib doch mal den Tathergang. Ja, und zwar haben wir dann so, ich sag mal, so einen Monat vorher ziemlich viel Angst bekommen. Und dann haben wir die auch nicht eine Nacht irgendwie allein gelassen, weil ich nachts immer arbeite. Dann hat die Schwester war da oder die Mutter war da. Nur zu dieser anderen Nacht war halt keiner, konnte also keiner. Sie lebte alleine. Und dann hat der... Hallo, Achim. Bitte? Sie lebte alleine, deine Freundin, in der Wohnung. Die lebte alleine. Wir wollten, wie gesagt, zusammenziehen. Also wir hatten jede getrennte Wohnung gehabt. Und zu diesem dann in der einen Nacht, sie muss ihn wohl reingelassen haben, laut der Polizei. Ich schätze mal, dass sie mit ihm reden wollte. Und dann hat er die mit 23 Messerstichen umgebracht. Mein Gott. Und ich kam morgens an und habe gemerkt, dass die Tür auf war. Und ich wollte aber nicht in die Wohnung rein. Ich habe den Nachbarn angehört, dass er mit in die Wohnung reingeht. Und dann haben wir... Also du hast schon irgendwie ein unwohles Gefühl gehabt. Meine Haustür stand offen. Und dann habe ich auf einmal haben wir die in der Küche gefunden. Du zusammen mit dem Nachbarn? Der Nachbar ist im Wohnzimmer gegangen, ich bin in die Küche gegangen. Dann habe ich erstmal alles zusammengeschrien. Das heißt, du warst der Erste, der deine ermordete Freundin gesehen hat. Und die Polizei hat ungefähr 45 Minuten gebraucht, um mich davon gleich wegzukriegen. Ich habe mich also da krampfhaft festgehalten, habe alles um mich rumgeworfen. Ja. Und ist deine Freundin auch letztendlich auch verblutet? Nein, das ist nachgestellt worden, als die ersten 5 Stiche tödlich waren. Und der Ex-Freund hat sich dann nach 2 Tagen gestellt, der Polizei. Hattest du denn da, als du dieses Grauen dann vor Augen hattest, eine Idee oder ist der Verdacht von deiner Seite aus gleich auf ihn gefallen? Nein, die haben mich erst festgenommen. Ach, die haben dich erst festgenommen? Die haben mich erst festgenommen, ja, weil ich kein Alibi hatte erstmal, weil ich arbeite und alleine auch unterwegs bin im LKW. Das heißt, du hast da noch in den U-Haft gesessen? Ich habe 3 Tage in Urlaub gesessen, ja. Was empfindet man dann? Man hat gerade die Freundin auf so eine brutale Art und Weise verloren und sitzt dann selbst beschuldigt in U-Haft. Du musst doch völlig durchgedreht sein. Ja, ich habe erstmal nur, ich habe erstmal gar nichts gemerkt. Wie gesagt, ich war absolut im Weggetreten. Und am zweiten Tag haben sie mich, wo sie mich dann verhört haben, dann habe ich nur Hass erstmal erfunden, weil ich gesagt habe, da kann nicht sein, dass der Täter rumläuft und ist jetzt hier U-Haft. Hast du denn in der U-Haft dir schon überlegt, dass der es sein könnte? Ich habe direkt gesagt, ich habe nur gesagt, der hieß Peter. Mhm. Ich habe nur immer den Namen Peter gerufen. Mhm. Nur die konnten da erstmal nichts mit anfangen. Und dann, wie er sich gestellt hat nach 2 Tagen, der hat sich dann ganz anders aufgestellt und dann hat er nochmal 24 Stunden gedauert, bis er die erstmal festgestellt haben, dass er der ist, den ich eigentlich nicht immer gerufen habe. Währenddessen saßt du immer noch im Knast? Ich saß dann 2 Tage, wie gesagt, 3 Tage in Untersuchungshaft und dann hatte ich einen guten Chef gehabt, der hat dann alles geregelt. Es kam dann irgendwann zu einer Gerichtsverhandlung. Ja, die kam dann 3 Monate später. Warst du auch anwesend? Ich war anwesend, weil ich habe da nicht begriffen, was die da gemacht haben. Der hat 4 Jahre bekommen dafür. 4 Jahre? 4 Jahre. Davon hat er, der kommt jetzt im Juli raus nach 2 Jahren, wegen guter Führung. Das begreife ich einfach nicht. Wie hat er sich denn während des Prozesses verhalten? Der hat sich eigentlich ganz, ich sag mal, eiskalt gehalten. Mhm. Der hat also sich gestellt, er hat sich also rausgefunden, also, dass er sich mit seinem Anwalt gestellt hat bei der Polizei. Mhm. Und da war dann... Das hat ihm natürlich Pluspunkte gegeben, ne? Bitte? Das hat ihm natürlich Pluspunkte gegeben, dass er sich gestellt hat. Ja, nicht nur das, dass er auch 2,8 bis 3 Promille drin haben sollte. Mhm. Die konnten ihn nicht nachher, also vorher oder nachher getrunken hat. Mhm. Nur ich sage immer zu mir selber jetzt, also wer die ersten 5 Stiche tödlich waren, so wie das Gutachten ausgefallen ist, hat er sich nachher nur betrunken. Das haben auch viele gesagt, also die so kenne, die haben also unter vorgehaltenen Mund gesagt, der war also stocknüchtern, wie er weggegangen ist. Hat der während der Gerichtsverhandlung nur ein Wort des Bedauerns oder der Reue geäußert? Ja, es tut ihm leid und er wäre ausgetickt, er wäre nicht mehr fertig geworden. Aber in meinen Augen war das alles nur Taktik vom Anwalt. Was war denn das für dich für ein Gefühl, dann in diesem Raum zusammen mit diesem Mann zu sein, der dir deine Freundin genommen hat, auf diese Art und Weise? Ich muss sagen, Domian, ich hatte ein Messer dabei, ich wollte ihn an der Kehle. Mhm. Aber nach, wie ich denn da war, und dann habe ich mir gedacht, davon kommst du auch nicht mehr zurück. Mhm. Dann habe ich natürlich jetzt nur gedacht, dass der Richter den sofort... Und der Staatsanwalt hat 15 Jahre gefordert, der Anwalt selbst hat 8 Jahre gefordert, also hat ihn da gedrosselt wegen Unzurechnungsfähigkeit. Und 4 Jahre hat er nur bekommen. Und die 4 Jahre sind jetzt, sondern wegen der guten Führung kommt er jetzt schon bald raus. Jetzt irgendwie raus, ja. Das Verbrechen war vor 1,5 Jahren, sagst du? 1,5 Jahren, ja. Mhm. Was ist das für dich für ein Gefühl, diesen Mann in Freiheit zu wissen bald? Für mich ist das, ich bin aus dem ganzen Ort rausgezogen. Ich bin jetzt fast 150 Kilometer weitergezogen. Mhm. Also die Gefahr besteht nicht, dass er dir noch mehr über den Weg läuft? Also ich hoffe nicht, dass er über den Weg kommt. Wenn er über den Weg läuft, dann weiß ich nicht, was ich mache. Mhm. Deswegen, ich bin ganz weg, weil vor allen Dingen, was für mich auch schlimm war, für mich ist keiner da. Es ist kein Mensch da oder auch nach der Tat oder der einen unterstützt. Kein Mensch, kein Arzt, nichts. Sogar nur ein paar Tage haben ihn behandelt, als wenn ich ein Schwerverbrecher wäre. Und er ist wahrscheinlich vom Gefängnispsychologen gut betreut worden? Er hat alles. Er hat die Wohnung, er hat seine Arbeitsstelle behalten, das haben die alles eben geregelt. Das greife ich sofort an. Und man, jetzt mittlerweile, ich kann auch keine Beziehung aufbauen zu einer Frau. Ich wollte dich gerade fragen, 1,5 Jahre sind nur rum. Wie ist denn so die Trauerphase bei dir im Moment? Hast du das Gefühl, doch schon etwas verarbeitet zu haben? Oder ist es eigentlich ganz nah und ganz präsent? Gar nichts. Ich arbeite nachts. Ich arbeite fast 14 Stunden. Ich schlafe nur 3 Stunden am Tag. Weil ich immer, wenn ich aufwache, schweißgebadet bin, Albträume habe und habe einfach Angst. Ich bin jetzt in einer WG reingezogen, weil ich einfach Angst alleine zu. Ich habe wirklich Angst, dass jedes Mal, wenn ein Geräusch kommt oder was ist, schrecke ich. Vor allen Dingen stelle ich mir vor, dass du auch immer dieses Bild vor Augen hast. Sie liegend in der Küche, tot. Ja, die Sache, solange ich arbeite, ich nicht krank, Schuhe habe, fange ich an nachzugrübeln, diesen Gedanken. Jetzt habe ich mittlerweile, hat mir mein Chef, also der hat mir sehr geholfen, bin ich auch sehr dankbar drum, der hat mir jetzt einen Rat gegeben, darüber zu schreiben. Schreiben? Ja, schreiben. Also tagebuchmäßig oder wie? Ich schreibe jetzt praktisch eine Art Buch darüber. Für meine Gedanken, was ich sehe, was ich höre. Ja, wenn dir das hilft, finde ich das auch eine gute Idee. Das hilft. Du hast aber niemals in der Zeit auch nur 1 oder 2 Mal eine Beratung in Anspruch genommen. Ich habe das versucht, mir hilft so keiner. Kein direkter Verwandter bin. Nee, ich meine, dass du zu einem Fachmann, einem Psychologen oder einem Arzt gegangen bist. Also ich habe am Anfang, beim Arzt, mir einen Psychologen, hat er mir einen Ratschlag gegeben, bin auch gegangen. Nur, der hört nicht zu, der gibt nur Ratschläge. Der sagt nicht ganz einfach, okay, das ist so, dann versucht er noch nachzubohren und da komme ich nicht klar mit. Ich brauche jemanden, der einfach nur sitzt und einfach nur zuhört. Ja, verstehe. Achim, ich habe eine tolle Frau hier im Hintergrund sitzen. Die hört sehr gut zu. Das ist meine Psychologin, die Petra. Angebot von mir. Möchtest du mit ihr jetzt gleich nochmal ein bisschen reden oder vielleicht auch ein bisschen länger? Ja, gerne. Wie gesagt, jetzt hört mir einfach keiner. Ja. Der Einzige, der mir zugehört hat, war halt mein Chef. Nur, ich meine, da ist ein Großunternehmer, der hat auch nicht Zeit. Ist klar. Also, ich würde vorschlagen, das machen wir so. Du legst jetzt auf und Petra wird dich sofort anrufen. Dann könnt ihr eingehend nochmal sprechen miteinander. Und vielleicht kann die Petra dir auch noch einen Tipp geben für eine professionelle Beratung. Ja, also vielleicht ich, klappt das ja auch. Ja, ich guck mal, ich kann mit der mich unterhalten. Ich hatte dir einen Ratschlag, was ich machen kann. Ja. Nur ich hoffe, dass alle Opfer, die draußen sind, sich doch mal wirklich mal zusammentun. Weil es kann nicht angehen, dass die Leute, die die Tat begehen, begutachtet und betreut werden und die Opfer sind fliegen gelassen werden. Genau. Deshalb gibt es ja auch diese wunderbare Einrichtung des Weißen Rings, auf den wir sicher noch mehrfach zu sprechen kommen heute Abend. Darüber kann Petra dich gleich auch noch ein bisschen informieren, dass du vielleicht mit denen mal Kontakt aufnimmst. Lieber Achim, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du dich hier bei mir gemeldet hast und von diesem schweren Schicksalsschlag erzählt hast. Ich bedanke mich, dass du eigentlich mal zugehört hast, dass einer nur einfach mal zugehört hat. Ja. Und ohne zu fragen, ohne hinterher zu fragen, ohne dass er sagt, das kommt schon wieder, geht schon wieder, läuft wieder. Fand ich eigentlich ganz toll. Okay. Ich bin froh, dass es die Sendung gibt. Leg es mal auf und die Petra ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute, Achim. Jo. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Stefanie, 18 Jahre alt. Ja, hallo. Stefanie, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, also es geht ja um das Thema Mord. Und also bei mir, meine Mutter wurde 1987 umgebracht. Stefanie, gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon, an den Hörer? Deine Mutter wurde 1987 umgebracht? Ja, meine Mutter wurde 1987 umgebracht. Was ist da genau passiert? Das war so, also sie ist halt mit einem alten Bekannten halt was trinken gegangen abends. Und die waren halt beide auch relativ gut angetrunken. Also sie war, glaube ich, ganz gut betrunken und er war halt relativ gut angetrunken. Die sind dann mit dem Auto gefahren. Er wollte sie irgendwie nach Hause bringen. Dann sind die stecken geblieben mit dem Auto und haben sich dann auch heftig gestritten irgendwie. Sie stecken geblieben im Schnee oder was? Ich weiß es nicht so genau. Irgendwie. Eine Panne auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall eine Autopanne. Ja, und dann haben die sich halt heftig gestritten. Und sie hat ihn auch als Versager beschimpft und so. Und dann hat er sie am Halssuch halt gepackt und sie hat Blut gespuckt und hat dann gesagt darauf, ich zeig dich an. Und dann ist er ganz ausgeflippt, hat einen Stein genommen, hat erstmal sie damit erschlagen, aber sie war zunächst bewusstlos mit dem Stein, halt durch den Stein. Auf der Straße quasi? Ja, am Straßenrand. Das war am Waldrand. Und dann hat er hinter, also laut Zeitungsberichten, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das stimmt, hat er einen 60 Kilogramm Stein genommen und auf ihren Kopf draufgeworfen. Ja, und dann hat er sich halt sofort gestellt. Er ist dabei irgendwie in der Nähe, ich weiß nicht, in Militärposten oder sowas, und hat sich da halt sofort gestellt und wurde halt auch sofort festgenommen. Ein 60 Kilogramm Stein? Ja, so, steht das laut Zeitungsberichten. Er hat sich dann gleich gestellt. Wie ging das dann weiter? Ja, also ich habe zu der Zeit, meine Eltern waren schon geschieden. Du warst ein kleines Mädchen. Du warst sechs, ne? Sechs Jahre alt. Also meine Eltern waren zu der Zeit schon geschieden. Lebtest du bei deiner Mutter? Und mein Vater konnte mich auch aus beruflichen Gründen nicht aufnehmen. Ich kam dann erstmal zu einer Pflegefamilie für 6 Jahre. Hat man dir das damals gesagt, dass deine Mutter einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist? Hast du das verstehen können? Nee, das habe ich erst so ungefähr vor 1,5 Jahren oder so erfahren. Ach, man hatte mir nur gesagt, es wäre ein Unfall. Erst vor 1,5 Jahren? Du bist jetzt 18, ne? Wiederholen wir nochmal. Ich bin jetzt 18, ja. Die haben damals zu dir gesagt, die Mutter ist an einem Unfall gestorben. In den Folgen eines Unfalls. Ja, mir war es damals auch, glaube ich, nicht wichtig, woran. Also für mich war es halt, ich konnte es auch damals nicht richtig verstehen. Mein Gott, aber als du das jetzt dann erfahren hast, ich sage jetzt mal jetzt, weil es ja noch gar nicht so lange her ist, rückt das die Trauer und den Verlust nochmal in ein ganz anderes Licht? Ich sag mal, ich bin schon sehr traurig darüber. Hat das Ganze nochmal aufgewühlt, als du das dann erfahren hast? Ja, also ich sag mal schon, dass ich deshalb auch relativ oft abends weine, aber ich kann deshalb nicht sagen, dass ich deshalb ein unglücklicher Mensch bin. Also ich bin eigentlich schon so relativ, ich habe auch meine Freunde und... Wie hast du das denn überhaupt jetzt dann erfahren? Wer hat es dir gesagt? Ich habe das durch meine Tante erfahren, wie das richtig gelaufen ist. Und hast du da so eine richtige Neugier entwickelt, dass du hast gerade Zeitungsartikel und Tagebücher von ihr und da steht auch der letzte Tagebucheintrag von ihr drin und halt alles steht da drüber und dann war ich halt beim Rechtsanwalt, habe mich informiert darüber, wie das damals gelaufen ist und so. Also ich zuckte ja gerade schon zusammen, als du das erzählt hast mit dem 60-Kilo-Stein, dass dieser Stein auf den Kopf deiner Mutti geschlagen wurde. Als Kind hat man ja noch einen ganz anderen Bezug und stellt sich das dann vielleicht auch vor. Ist das nicht ganz schlimm, als du das dann in der Zeitung gelesen hast? Ja, als Kind habe ich das ja nicht erfahren. Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, als Tochter, nicht als Kind, als Tochter hat man da einen ganz anderen Bezug zu. Als du das jetzt im Nachhinein erfahren hast, wie er sie auch noch umgebracht hat, hat das etwas Besonderes noch in dir ausgelöst? Ja, sicher. Ich war auch geschockt und hatte auch zunächst auch mal relativ viel Hass auf den Mann. Und momentan sieht es auch so aus, also der muss mir halt Unterhalt zahlen als Ersatz für sie. Und jetzt zahlt er seit mehreren Monaten nicht und jetzt muss ich ihn halt per Gericht, also ich muss meinen Anwalt suchen, weil ich jetzt volljährig bin und muss ihn jetzt verklagen. Moment, dieser Mörder muss dir Unterhalt zahlen? Ja, also als Ersatz, weil er sie halt umgebracht hat, weißt du, mir halt keinen Unterhalt mehr zahlen kann. Weißt du, wie lange er damals verurteilt worden ist? Bis Ende meiner Ausbildung und ich mache jetzt noch... ich meine, wie lange er im Knast saß? Ja, 4 Jahre. Auch nur 4 Jahre? Und er ist nach 2 Jahren wegen guter Führung rausgekommen. Ich glaube es alles nicht. Ja, das ich glaube es alles nicht. Aber es war auch so, also seine Eltern waren zumindest zu der Zeit relativ reich, hatten die größte Gebäudereinigungsfirma in Norddeutschland und haben auch einen relativ guten Anwalt ihm besorgt. Und von daher... Hast du diesen Mann mal gesehen? Nee. Nee. Aber es könnte sein, dass ich ihn jetzt demnächst sehe, weil ich ihn ja jetzt anklage. Ich verklage ihn ja gerade momentan. Also festgelegt, dass er bis zum Ende deiner Ausbildung das zahlen muss. Und das tut er jetzt nicht mehr. Seit vielleicht einem Jahr oder so ungefähr. Nicht mal das macht er. Ja, und normalerweise müsste er viel, viel mehr zahlen. Es wurde schon erlassen auf 300 Mark, weil er nicht mehr zahlen kann. Obwohl er aus gutem und wohlhabendem Hause kommt. Ja, also ich denke mal, jetzt nicht mehr. Also ich denke mal kaum, dass seine Eltern, soweit das festgestellt wurde, unterstützen ihn seine Eltern jetzt gar nicht mehr. Wie alt ist der Mann jetzt, weißt du das? Der müsste jetzt 36 oder 36. So sein. Ich weiß auch, wie er heißt. So. Was empfindest du denn diesem Mann gegenüber? Also früher habe ich nicht unbedingt Hass empfunden, weil ich mir irgendwie denke, das bringt nichts, wenn ich, egal wie viel ich weine und egal wie viel Hass ich ihm gegenüber empfinde, das macht sie auch nicht lebendig. Ich weiß gar nicht so genau, was ich ihm gegenüber empfinde. Du kannst dich natürlich an deine Mutti erinnern, ne? Ja, sicher. Klar, mit dem Alter. Jetzt habe ich das gerade, da habe ich dazwischen gefragt, wie ging das denn dann weiter? Du bist dann in eine Pflegefamilie gekommen oder in ein Heim? Nee, ich bin für 6 Jahre in eine Pflegefamilie gekommen. Ja, und dann hat mein Vater halt wieder geheiratet. Ja, und dann wollte ich auch wieder zurück zu meinem Vater, weil ich ihn halt auch in der Zeit halt ab und zu auch gesehen hatte. Ja, und dann bin ich halt zurück zu meinem Vater und zu seiner Frau halt gekommen. Und dann wurde ich aber erstmal, also war ich erstmal 3 Jahre im Internat. Und jetzt wohne ich eigentlich, seitdem ich 15 bin, wieder zu Hause richtig. Bei deinem Vater? Wenn du diesem Mann begegnen solltest, im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens, ist dir da mulmig vor? Ja, ich weiß nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich da reagieren werde. Musst du denn überhaupt dabei sein bei diesem Gerichtsverfahren? Kann das kein Anwalt für dich übernehmen alles? Ja, das ist eben die Frage. Also es könnte auf jeden Fall ein Anwalt übernehmen, aber für mich stellt sich auch die Frage, vielleicht, ich will, glaube ich, auch mal gerne sehen, wie er aussieht, was er dazu sagt. Ich will auch, glaube ich, mal mit ihm reden. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich reagiere. Was möchtest du ihn fragen? Ich glaube, ich will erstmal ihn selber fragen, wie es wirklich, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Weißt du etwas, wie er sich damals in der Gerichtsverhandlung verhalten hat? Ja. Also er hat anscheinend das alles relativ weinerlich erzählt, also hat dabei die ganze Zeit geweint und ja, und hat halt die ganze Geschichte so nochmal erzählt. Ja. In was für einem Staat leben wir, frage ich mich manchmal, wenn ich diese Strafen höre. Ja, das ist wirklich eine sehr geringe Strafe. Das habe ich so oft hier in dieser Sendung schon mitbekommen, dass solche Kapitalverbrechen so gering bestraft werden. Also es war auch Totschlag, es war kein Mord, also laut Gericht war es Totschlag. Und ich meine, man hatte auch nur seine Aussage, man weiß auch nicht genau, was davon alles wirklich realistisch ist. Mhm. Liebe Stefanie, ich danke dir für deinen Anruf und ich wünsche dir, wenn du den sehen willst, dass du eine Gelegenheit dazu hast. Ja. Und dazu wünsche ich dir dann auch sehr, sehr viel Kraft, weil das wirst du brauchen in dem Moment sicherlich. Ja, gut. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Stefanie. Ja, tschüss. Tschüss. Ich grüße ganz herzlich Elfie und Elfie ist 67 Jahre alt. Ja. Elfie, guten Morgen. Guten Morgen. Gehst du bitte auch ganz nah ans Telefon? Mach ich. Ja. Ist so besser? Ja, viel besser. Gut. Ja. Ja, ich möchte auch was zu sagen. Und zwar liegt das schon über 50 Jahre her. Aber ich bin immer noch fertig. Was ist denn da passiert? Mein Vater und mein Bruder sind ermordet. In dem Beisein von, oh Gott, von meiner Mutter und mir. Ich war damals 13, mein Bruder 9, mein Vater 37. Wir sind im April, sind die Amis bei uns eingezogen oder durchgezogen. Und in welchem Jahr genau war das? Bitte? In welchem Jahr genau war das? 45, Oktober 45. Oktober 45, also direkt nach dem Krieg. Ja, ein halbes Jahr nach dem Krieg. Mhm. Und wir waren ausgebombt und sind in das Jachthaus meines Vaters gegangen und sind nachts überfallen worden. Man hörte viele Stimmen draußen, da hatte mein Vater gesagt, wir sollten in den Keller gehen. Sind wir auch, meine Mutter und ich, mein Bruder, wir hatten ja kein Licht, es war ja dunkel. Mhm. Und dann hörten wir Schüsse und dann sind wir raus aus dem Keller. Und dann lag mein Bruder auf der Erde. Inzwischen muss mein Vater wohl die Haustür aufgemacht oder die Wohnungstür aufgemacht haben. Und dann stürmten sie rein und haben alles eingepackt in Säcke und so weiter, was sie mitgebracht hätten. Was wir noch hatten, wir hatten ja nicht mehr viel, weil wir ausgebombt waren. Dann die Lebensmittel in Schränken, die Nudeln, das Mehl raus, das Zucker raus, es sah fürchterlich aus. Mein Bruder, da stiebelten sie immer überweg. Moment, der Bruder lag jetzt schon erschossen da. Der lag da. Und was war mit dem Vater? Ja, der war nicht mehr zu sehen. Der war nicht zu sehen. Gar nichts mehr zu sehen. Und war dein Bruder da schon tot oder nur schwer verletzt? Er muss wohl tot gewesen sein. Mhm. Sie schmissen ihn jedenfalls, haben ihn einer hoch und schmissen ihn auf die Couch. Wer? Wer genau jetzt? Ein Täter. Ein Täter, Und das Bild vergesse ich überhaupt nicht. Mhm. Waren es mehrere Täter? Ja, es waren wohl so 10 Mann. Aber es waren keine Soldaten? Nein, es waren keine Soldaten. Es waren 10... Sie kamen aus dem Polenlager, was in der Nähe war, oder fast in der Nähe war, und waren es Deutsche? Nein, es waren Polen. Es waren Polen. Polen. In welchem Ort hat das stattgefunden? In einem kleinen Ort hier in Niedersachsen. In Niedersachsen, ja. Und wir wurden auch dann noch misshandelt von denen. Mit so einem eisernen Fußabtreter haben wir welche ins Kreuz gekriegt und sind so noch geschubst und worden. Dann zogen die ab. Dann meinte einer wohl zur Eile, wir konnten sie ja nicht verstehen. Meine Mutter sagte dann immer, bricht dir die Gesichter ein, bricht dir die Gesichter ein, also leise. Ne? Und dann hörten wir ein fürchterliches Stöhnen und das nahmen wir an, dass das mein Vater war. Wir kamen raus und als sie dann abgezogen war, sind wir dann raus und dann lag er da und blutete fürchterlich aus einer, an der Schläfe, aus der Wunde. War das vor dem Haus dann? Ja, ja, vor dem Haus. In der Veranda lag er. Ja. Und dann haben wir ihn reingeschleppt, aufs Bett gelegt und er sagte immer, lass mich aufstehen, ich muss zur Toilette. Ich sagte, meine Mutter, bleib liegen. Nein, du kommst nicht hoch. Und er wollte aber trotzdem aufstehen. Er sagte, mach ich ins Bett. Ja, dann mach ich ins Bett. Und dann sagte meine Mutter, hol Hilfe. Jetzt musste ich über einen kleinen Fluss, musste auf die Straße, um Hilfe zu holen. Und dann habe ich da Hilfe geholt. Und die hat ein Telefon, wir hatten ja kein Telefon. Ja, ja. Dann hat er die Polizei oder was er angerufen hat, weiß ich nicht, jedenfalls als ich dann nach Hause kam oder wir nach Hause kamen, dann kamen auch schon bald die Engländer und Kriminalpolizei und. Und war dein Vater da schon tot, als du zurückkamst? Also er lebte noch, als ich wegging. Ja. Und meine Mutter ist dann vor Panik auch auf die Straße gelaufen. Also als du zurückkamst, war dein Vater und dein Bruder tot? Ja, ja. Und der Täter ist auch gefasst worden und ist verurteilt worden vom Militärgericht. Ja. Was englischem Gericht war es. Ja, zu was? Bitte? Zu 5 Jahren. Und er konnte auch danach auswandern nach Amerika, was ich nun überhaupt nicht verstehe. Aber nur einer von 10 mutmaßlichen Tätern. Ja, weil wir auch nicht genau sagen konnten, dass er geschossen hat. Er hat hier alle ja eine Pistole, nicht? Und drangsalierten uns da ja auch mit. Ne? Du hast gerade gesagt, dass ihr misshandelt worden seid. Ja. Ihr seid ja auch vergewaltigt worden? Nein. Das wollte wohl der eine, aber der andere hat so dann zur Eile gemahnt, sagte ich ja schon. Da müssen sie wohl irgendwie doch Panik gekriegt haben, dass da nun 2 Tote waren. In dem Moment ist denen das vielleicht auch gar nicht aufgegangen. Dass, mein Gott, jetzt standest du mit deiner Mutter ganz alleine da. Ja. Wie hat deine Mutter damals reagiert? Wie hat die das verkraftet? Ja, das frage ich mich auch. Wir haben auch nicht darüber gesprochen. Wir mochten einfach nicht. Sagen wir mal, ich war ja nur ein Kind und habe gedacht, wenn du nicht daran drüber sprichst, dann vergisst sie das. Ja, ja. Du warst 13 Jahre, ne? Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann ja auch geheiratet und war in anderen Umständen und wollte absolut keinen Jungen haben, ne? Weil du immer an Täter gedacht hast. Und weil Männer das angerichtet haben in deiner Familie. Hast du einen Jungen bekommen? Nein, eine Tochter. Ja. Bin ich auch dankbar drüber. Denn wie alt ist deine Mutter geworden? 60. Und ihr habt nie darüber geredet, ne? Nein. Heute weiß ich, dass es besser gewesen wäre. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Schlafstörungen. Ich mache keine Dunkelheit. Möchte am liebsten. Es sind 50 Jahre vergangen und dir ist es so nahe. Dir ist es so nahe. Du hast wahrscheinlich auch die Bilder ständig im Kopf. Ja. Und da ich träume auch nachts sehr viel davon. Und das Schlimme ist, ich finde ja auch wenn heute. Dann ist meine Cousine vor 10 Jahren ermordet worden. Der hatte vorher seine Frau umgebracht, hatte 4 Jahre bekommen und ist nach, was weiß ich, 3 Jahren wieder rausgekommen. Wie, deine Cousine ist auch noch ermordet worden? Ja. Dann zieht die Familie aber fast das Unglück an bisher. Ja, könnte man fast so sagen. Nein, Mann. Und der Mann ist nur zu 7 Jahren verurteilt worden. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen. Warum können solche Leute nicht lebenslang eingesperrt? Ja, das sehe ich genauso und frage mich das auch. Sagen wir mal, auch in den Gefängnissen, die haben mit Schwimmbad, mit Fernsehen, mit allem. Das ist doch kein Gefängnis. Elfie, hast du denn die Möglichkeit, mit deiner Tochter, mit deiner Familie ab und zu über dieses Grauen zu reden? Muss ich dazu sagen. Mein Mann, ich habe nachts einen guten Mann, aber wenn ich davon angefangen habe, ich lernte ihn kennen, 7 Jahre nach der Tat. Und unwillkürlich habe ich da mit meinem Mann drüber sprechen wollen, aber er sagte, ach, das ist so lange her, das musst du vergessen. Das heißt, du hast auch keinen Gesprächspartner in deinem Mann gefunden? Nein, in der Weise nicht. Vor Jahren saßen wir mal in so einem Gartencafé. Und da war ein Junge in Bayern, ist das wohl gewesen, der, ich weiß nicht, ob er seine Eltern oder Großeltern verloren hat. Und da las mein Mann das in der Zeitung und da sagt er mitten mal, ach, sagt er, das vergisst er sein Leben lang nicht. Ich sage, wieso, sage ich, da vergisst er das sein Leben lang nicht. Aber du solltest was er das mitgemacht hat. Ich sage, was hast du mir denn immer gesagt? Das musst du vergessen. Ja, sagt er, also da ist ihm wohl erst bewusst geworden. Ah ja. Redest du mit deiner Tochter darüber? Nein. Auch nicht? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wie alt ist deine Tochter heute? 40. 40, also. Das verstehe ich dann eigentlich nicht, Elfie. Du kannst das doch nicht so alleine mit dir rumtragen, immer. Du hast es schon so viele Jahrzehnte mit dir alleine rumgetragen. Das stimmt. Du hast also gar keinen Menschen, mit dem du darüber redest? Nein. Keine Verwandte, keine Freunde, niemand. Nein, weil ich ja auch annehme, dass die sagen, oder sagen vielleicht gar nicht mal, aber denken, meine Güte, es ist so lange her, was fängt die davon an? Nein, aber die Zeit ist doch nicht entscheidend. Das ist doch entscheidend der Schmerz und das Unglück, was vorgefallen ist. Ob es 5 Jahre her ist oder 50 Jahre, entscheidend ist, dass es in deinem Herzen so sehr lebt alles noch. Das stimmt. Und da musst du mit Menschen drüber sprechen, weil sonst hast du ja gar keine Chance, das zu verarbeiten. Guck mal, du weinst jetzt so, als wäre es wirklich voriges Jahr passiert. Ich sage, für mich ist das ja auch vorgestern gewesen. Liebe Elfi, ich möchte ganz dringend, dass du auch mit meiner Psychologin gleich nochmal sprichst. Ja. Wenn du schon keinen Ansprechpartner in deiner Familie findest und das nicht richtig funktioniert, versuche doch vielleicht mal im Rahmen einer professionellen Beratung einen Ansprechpartner zu finden. Und wie man das macht, das kann die Petra dir gleich mal erklären. Ja. Ja? Ja. Also du legst nur auf und die Petra wird dich, sobald sie frei ist, das kann sofort sein, ja, dich zurückrufen. Ist gut. Alles Gute von Herzen. Danke schön. Tschüss, Elfi. Tschüss. 1.36 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Mord. Wer von euch hat einen Angehörigen, einen Verwandten durch einen Mord oder einen Tötungsdelikt verloren? Wer von euch hat einen Menschen auf dem Gewissen, hat einen Menschen umgebracht? Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und da wir jetzt in der letzten halben Stunde sehr, sehr viel gehört haben darüber, dass die Opfer, die Angehörigen von Opfern alleine gelassen werden und überhaupt nicht richtig wissen, wie sie mit einer solchen schlimmen und brutalen Tat umgehen können, möchte ich euch gerne jetzt nochmal, oder ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gemacht, oder vor einer Woche, weiß ich nicht genau, die Nummer vom Weißen Ring geben. Der Weiße Ring macht unter anderem Opferberatung nach Gewalttaten. Ich gebe euch jetzt diese Telefonnummer durch und am Ende der Sendung nochmal. Also, das ist die 01803 und dann dreimal die 34. 34, 34, 34. Also 01803, 34, 34, 34, die Telefonnummer vom Weißen Ring. Weiter geht es jetzt mit Tina und Tina ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Tina. Ja, ich rufe an, weil vor ziemlich genau 2 Jahren eine gute Freundin von mir umgebracht wurde. Mhm. Und zwar von einem Sexualmörder hier in Berlin. Ja, erzähl mal genaueres. Mhm. Ja, also wir waren, also für mich war die Geschichte so, dass ich mit dieser Freundin, sie ist Antje, und noch einer anderen Freundin Sonntagmorgen zum Frühstück verabredet war. Mhm. Und Antje ist nicht gekommen. Ja. Und wir haben uns dann halt Sorgen gemacht, weil es jetzt eigentlich nicht so ihre Art war, aber was wir uns noch vorstellen konnten, war, sie hatte war gerade mit ihrem Freund, mit dem sie zeitweise Schluss hatte, wieder neu zusammen, und wir dachten eigentlich erst, okay, mit dem ist sie vielleicht jetzt glücklich irgendwo, ja, abgedüst. Mhm. Und haben aber dennoch eben im engeren Kreis jetzt erstmal rumtelefoniert und keiner wusste, wo sie ist. Nur ihren Freund haben wir nicht erreicht. Mhm. Und also das ging so den ganzen Sonntag und Montag wussten wir immer noch nichts. Allerdings war immer noch so dieser Notanker ihr Freund und ihr Cousin, mit dem sie auch ein ganz enges Verhältnis hatte. Beide haben wir eben noch nicht erreicht, mhm, gehabt. Mhm. Und das war dann auch so der Punkt, dass gesagt wurde, also wenn die beiden erreicht sind und sie dort auch nicht ist, dann muss unbedingt den Eltern Bescheid gesagt werden. Also sie hat auch hier in Berlin studiert, ja, und wir wollten da jetzt auch nicht sofort die Eltern total verrückt machen. Wann habt ihr die beiden Jungs erreicht schließlich? Montagabend. Kam dann, genau, war dann der Moment, wo klar war, dass beide auch nicht wissen, wo und, sie ist. Und da waren alle Alarmstufen wahrscheinlich eingeschaltet. Ja, genau. Mhm. Also beziehungsweise genau, und die Eltern wurden dann auch eingeschaltet. Mhm. Und parallel dazu war hier in Berlin, also es war eine Leiche gefunden worden. Es war dann so, also Montagabend war eben das letzte, okay, die beiden Jungs wissen auch nicht, wo sie sein könnte. Und Dienstag früh saß ich am Frühstückstisch und hörte im Radio, dass eine junge Frau tot aufgefunden wurde. Und in Berlin auch direkt. Bitte? In Berlin ist sie gefunden worden. Ja, genau. Also hier in Berlin in einer Wohnung wäre eine junge Frau tot gefunden worden. Und ich habe in dem Moment nur zu meinem Freund gesagt, oh Gott, wenn das Antje ist. Und er hat mich eben beruhigt, hat gesagt, komm, bestimmt regelt sich das heute noch irgendwie. Nur leider stimmte das, dass sie das halt war. Antje. In einer fremden Wohnung? Ja, und zwar, genau, in der Wohnung von dem Täter. Ist der Tathergang rekonstruiert worden? Ja, man hat es dann, genau, man weiß es ziemlich genau. Sie ist nachts um 2:30 mit einer anderen Freundin zusammen, mit ihrer besten Freundin noch von ganz früher. Die waren zusammen ein Trinken und sie sind nach Hause, sind zusammen nach Hause gegangen, aber das letzte Stück ist Antje alleine gegangen. Und sie war da auch immer so recht unbesorgt. In welchem Stadtteil war das? Am Prenzlberg. Am Prenzlberg, Und ihre Wohnung, also ihr Haus, wo ihre Wohnung drin war, das ist ziemlich verwinkelt. Man muss ja erst durch so einen Innenhof gehen und von dem gehen wieder auch mehrere Häuser ab. Und in diesem Innenhof hat der Täter sie getroffen. Also er hat aufgelauert? Ja, da hat er sie gezielt? Also bitte? Hat er gezielt auf sie gewartet? Angeblich, also er behauptet, es wäre Zufall gewesen. Er wäre direkt davor, direkt zu der Zeit von einem Kumpel dort abgesetzt worden und es wäre Zufall gewesen, dass sie gerade da war. Und er hat sie dann schon im Hof mit einem Messer schwer verletzt. Also man hat schon im Hof auch Blut gefunden und hat sie dann mit in seine Wohnung genommen. Wohnte er denn auch da in dem... Genau, er wohnte im Nachbarhaus. Ach so. Und hat sie dann also in seiner Wohnung also vergewaltigt und später erstochen. Wobei, und das ist auch so, also das Schlimmste eigentlich, dass sie noch so lange wach bei diesem Täter war, in seiner Wohnung, also ja, also lebendig, wollte ich sagen. Also, weiß man, wie viele Stunden das gedauert hat, das Martyrium für sie? Ja, also bis, es war ja jetzt so nachts um 3 sowas und morgens um, also so um 10 Uhr rum ist sie wohl gestorben. Und gestorben ist sie an einem Stich, an einem Messerstich, also wenigstens jetzt nicht noch dann irgendwie... Das heißt, sie hat die ganzen Vergewaltigungen... Ja, wahrscheinlich. Also man hat später bei der Obduktion wurde festgestellt, dass auch ihr Kiefer gebrochen war. Also da war wohl auch sehr ein Kampf noch und das hat man auch festgestellt, dass sie gekämpft haben. Und also wir hoffen halt irgendwie so, dass sie vielleicht schon bald nicht mehr bei Bewusstsein war. Ja, dass sie früher bewusstlos geworden ist. Genau. Ja. Wie kam es dann dazu, dass man dann Antje gefunden hat in dieser Wohnung? Ja, und zwar im Flur, also das Treppenhaus, was zu seiner Wohnung hochging, da war Blut an der Wand. Und dann haben, also erst haben Nachbarn das gesehen und haben die Polizei gerufen. Die haben aber nichts gehört in der Nacht, irgendwelche Schreie oder? Ja, das Einzige, also genau, das kam dann auch später raus, dass ein Nachbar, also sowas Furchtbares, der hat jemand gehört im Treppenhaus, hat seine Tür aufgemacht, runtergeguckt und hat hinterher der Polizei gesagt, er hätte gedacht, das wären zwei Penner. Er hätte gehört, wie eine Frau zu einem Mann gesagt hat, hast du mal eine Kippe. Und also das passt auch so ein bisschen. Sie scheint bis in die Wohnung überhaupt nicht geschrien zu haben oder so. Aber wie seltsam, wenn er sie schon auf dem Hof verletzt hat, ne? Ja, also es würde zu Antje passen, dass sie so diese Überzeugung hat, dass sie es schafft, ihn so. Mit Worten irgendwie wieder zu beschwichtigen und da eine Lösung herbeizuführen. Ja. Auf jeden Fall war die Polizei dann alarmiert durch diese Blutspuren. Ja, aber leider. Also sie haben, das hätte allerdings nichts mehr geändert, weil sie zu dem Zeitpunkt schon tot war. Ja, ja. Aber die Polizei ist wieder gegangen. Sie hat die Blutspuren gesehen. Ach so, ich muss dazu sagen, dieser Mann, der das gemacht hat, erstens sitzt er jetzt, er ist gefasst. Und er war gerade seit 2 Wochen aus einer 9-jährigen Haft entlassen, wegen Vergewaltigung. Also seit 2 Wochen? Ja, gerade raus und dann hat er sich sofort... Sag doch noch kurz, Tina, wie man sie dann gefunden hat. Also die Polizei ist wieder weggegangen, obwohl sie die Blutspuren gesehen hat. Und dann hat noch mal ein anderer Nachbar, der das eben dann auch gesehen hat, später das Blut, hat noch mal die Polizei gerufen und die sind dann... Also ich nehme an, dass die einfach dann den Namen da, dass sie registriert haben, dass der schon bekannt ist. Ist er denn sofort auch festgenommen worden? Ja, und zwar hatte er noch Folgendes gemacht... Er hat von Antje die Autoschlüssel genommen oder die Wohnungsschlüssel. Jedenfalls hat er sich von Antje sagen lassen, wo ihr Auto steht. War sogar noch mal in ihrer Wohnung, hat, also das ist auch, da wäre er fast noch einer Freundin von ihr begegnet, die einen Wohnungsschlüssel hat und die dort geguckt hat, ob alles okay ist. Und für sie sah es eben auch so nach schnellem Aufbruch aus. Das war eben noch zu der Zeit, wo wir dachten, alles wäre okay. Und später hat sich herausgestellt, dass der Täter da nochmal nach Geld gesucht hat. Dann hat er Antjes Auto genommen, ist dann mit an den Alexanderplatz gegangen, gefahren, hat dort die S-Bahn genommen Richtung oder einen Zug Richtung Magdeburg. Und zu dem Zeitpunkt hat, das war jetzt aber, als man sie schon gefunden hatte. Ja, und wann hat man ihn dann gefasst? Wie lange hat das auch gedauert? Genau, dann sofort. Und zwar wollte ich sagen, es war schon ein Bild in der Zeitung. Also, Und eine Schaffnerin hat ihn dann registriert und hat die Polizei gerufen. Er wurde sofort gefasst. Also auch eine Tat von ungeheurer Brutalität. Ja, absolut. Vor 2 Jahren ist es passiert. Genau. Das muss ich natürlich auch fragen, zu wie vielen Jahren ist dieser Mann jetzt erneut verurteilt worden? Der hat zum Glück jetzt das Höchste gekriegt, was geht. Der hat bekommen lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung. Gott sei Dank, Aber dafür mussten also deine Freundin sterben und das war auch die erste, die wegen ihm sterben musste, aber er hat wohl schon so einiges auf dem Körper gehabt. Warst du auch bei der Verhandlung? Nein, eine Freundin war bei der Verhandlung. Von daher, also eigentlich hätte man hingehen können, also es war eine öffentliche, nur ich war zu der Zeit im Ausland zum Praktikum und war auch eigentlich ganz froh darüber, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste. Kann ich verstehen, ja. Denn ich habe den einmal im Fernsehen, also bei mir war es, das war so ein bisschen eine verrückte Reaktion, ich habe danach die ganze Zeit im Fernsehen und so geguckt, wo etwas darüber kommt, weil ich es viel schlimmer fand, Angst zu haben wegen etwas, wo ich nicht genau weiß, was passiert ist, als zu wissen, was passiert ist. Kannst du diese Tat, das war nur eine gute Freundin von dir, ja. Kannst du diese Tat begreifen? Man kann das nicht begreifen irgendwie. Also ich habe, wie gesagt, versucht. Ist es so, dass du nach 2 Jahren immer manchmal dich ertappst und denkst, mein Gott, und dich selbst überwunderst, was da passiert ist und es gar nicht verstehst? Und ja, also ich denk sehr oft daran, einfach weil sie war ein ganz besonderer Mensch und sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Sie war meine erste Freundin hier in Berlin überhaupt. Ich bin hier vor 5 Jahren eben zum Studium neu hingegangen. Und man kann das nicht begreifen, weil das so brutal und verrückt ist. Warst du auf der Beerdigung von ihr? Ja, natürlich, ja. Das war, soweit eine Beerdigung schön sein kann, war es eine sehr schöne Beerdigung. Das war, wie nennt man das, eine Gedenkfeier, also jetzt kein Gottesdienst, aber wie ein Gottesdienst in einer Kirche. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Menschen da waren. Und zwar hat es in Schwerin stattgefunden. Ja. Da kam sie her. Und dort war, Schwerin wusste eben auch darum. Da hat auch ein Trauermarsch stattgefunden für sie. Und das war ein Wahnsinn, wie viele Menschen da waren. Und es wurde aus dem Kleinen Prinzen zum Beispiel vorgelesen, was ich sehr schön fand. So, ganz ergreifend. Also auch eine ganz, ganz schlimme und tragische und brutale Geschichte. Ja. Auch dir danke ich für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Und wünsche dir alles Gute, liebe Tina. Danke. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Es geht weiter mit Thomas. Thomas ist 27 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, grüß dich. Schon guten Morgen. Ich rufe an, weil ich vor ca. 7 Jahren bei der Bundeswehr einen Kameraden erschossen habe. Nicht absichtlich, aber ich habe auch gerade schon am Vorgespräch gesagt, dass in meinen Augen jede Tötung, ob sie absichtlich ist oder nicht, Mord ist. Lassen wir mal die Definition jetzt. Ist es ein Mensch durch deine Schuld ums Leben gekommen? Ja. Wie ist das genau geschehen? Wir hatten Schießübung gehabt am Schießplatz mit G3. Was heißt G3? Das ist die Bezeichnung für das Sturmgewehr. Das ist also eine Nummer unter den Maschinengewehren. Das Ding hat 7,52 mm. Wir haben halt damit geschossen. Ich habe den Spannhebel zurückgezogen, wollte noch einen Schuss abgeben. Es tat sich aber nichts. Ich war der Meinung, das Magazin ist leer. Ich habe den Sicherungsbolzen umgelegt, habe mich dann umgedreht, die Waffe 1 Meter vom Boden gehalten, also den Lauf vorne. Mhm. Da kniete dann mein Kamerad, Stubenkamerad von mir, ja, den ich sehr gut kannte, und band sich dann Schnürsenkel zu. Mhm. In diesem Augenblick löste sich ein Schuss und hat ihn genau getroffen. Wie konnte er sich dieser Schuss lösen? Also der untersuchende Offizier hat gesagt, es wäre eine Ladefunktionsstörung gewesen. Mhm. Und zwar ist da ein Sicherungshebel, den legst du um, damit schiebst du quasi einen Sicherungsbolzen nach oben, der den Schlagbolzen zurückhält. Mhm. Und dieser Sicherungsbolzen ist eben wieder runtergegangen, mhm, und hat den Schlagbolzen freigegeben. Also kann man sagen, dass es das aufgrund eines technischen Defektes passiert ist? Kann man das so ausdrücken? Ja, ich sag ja. Hättest du das durch eine andere Einstellung dieses Gewehres verhindern können? Ja. Ich hätte, wie wir es gelernt haben, das Magazin entnehmen müssen, den Spannhebel nach hinten ziehen müssen, gucken müssen, ja, ob das Patronenlager frei ist. Warum hast du das nicht gemacht? Bequemlichkeit. Mhm. Weil in der Regel nichts passiert. Eben. Mhm. Es waren jetzt 9 Schuss ausgegeben. Ich war der Meinung, es wären 9 Schuss gefallen. Jetzt ist der Schuss, hat sich gelöst und hat direkt deinen Kameraden, deinen Freund getroffen. Wo hat er ihn getroffen? In den Kopf. In den Kopf. Und der war sofort tot. Auf der Stelle. Und du, was ist da in dir passiert in dem Moment? Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, mach keinen Scheiß. Ich habe nur gesagt, ey, mach keinen Scheiß, lass das sein. Ich finde das nicht spaßig. Ich habe es nicht gepeilt. Hat er geblutet? Ohne Ende. Hm. War er entstellt? Der Schuss, also das Projektil traf oben in den Kopf, genau oben rein, mhm, und kam aus dem Bauchraum wieder raus. Mhm. Das Gesicht war nicht entstellt, er hatte die Augen weit aufgerissen, aber oben rum, also ich sag mal oben die Schädelplatte, die war, wie soll ich das sagen, also da waren circa 10 cm großes Loch. Mhm. Wie viele Leute waren da anwesend? War die gesamte Einheit mit Moonführer um die 40. Was ist dann weiter geschehen? Wahrscheinlich waren erstmal alle geschockt, ne? Mhm. Es hat erstmal überhaupt gar keine Notiz davon genommen, weil er hat ja auch nicht geschrien. Mhm. Denn es war ja auch... Ach, der Schuss an sich hat noch keinen Nein, nichts war nein, das war auf dem Schießplatz. Mhm, klar, ja. Wird ja die ganze Zeit geschossen. Mhm, das ja. Ich habe nur zu ihm gesagt, immer wieder mal, lass das jetzt sein, jetzt steh wieder auf. Aber irgendwann hat dann auch schon jemand kapiert. Der Feldwebel hat dann als erstes kapiert. Mhm. Er zog dann seine P1, das ist eine Handfeuerwaffe, also eine Pistole, hielt sie mir an die Schläfe und brüllte mich an, ich soll sofort die Waffe fallen lassen. Und dann? Sind die Feldjäger gekommen, ja, die haben mich dann in Ketten gelegt, um das mal so krass auszudrücken, weil es waren nicht nur Handschellen, es waren auch Fußschellen. Mhm. Ich bin dann von den Feldjägern nicht direkt misshandelt worden, aber dann war ich mal ziemlich grob angefasst worden. Weil die davon ausgegangen waren, dass du das absichtlich gemacht hast. Ja. Mhm. Ich bin dann erstmal ins BWK gekommen, ins Bundeswehrkrankenhaus. Mhm. Man hat mich dann dort untersucht, psychologisch. Mhm. Ich stand voll unter Schock. Mhm. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt so darüber rede. Ich bin dann... Das ist das erste Mal nach 7 Jahren, dass du darüber redest? Ja. Ich habe natürlich in der Gerichtsverhandlung noch darüber geredet. Das soll ich gerade fragen. Es gab dann eine Gerichtsverhandlung. Die gab es allerdings. Ich bin angeklagt worden wegen fahrlässiger Tötung. Mhm. Und du bist freigesprochen worden? Ich bin nicht freigesprochen worden. Du bist nicht freigesprochen? Ich bin verurteilt worden zu 2 Jahren Militärgefängnis. Mhm. Ich bin nach einem halben Jahr von meinem Anwalt von Revisionsverfahren gezerrt worden und das Ganze ist dann auf Insubordination umgewandelt worden. Das heißt also Befehlsverweigerung. Und die Sache war dann mit diesem halben Jahr ausgestanden. Wobei die Sache bei mir... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nicht das, auch, das verstehe ich nicht mit Befehlsverweigerung. Weil wir den Befehl bekommen haben, Also, wie man eine Waffe zur Hand hat. Mhm. Ich war in der Impfausbildungskompanie. Das ist also eine Instandsetzungsgruppe, die für die Waffeninstandsetzung zuständig ist. Wir haben eine Anweisung bekommen, wie man mit einer Waffe umzugehen hat. Eben zu schießen, wenn der Schuss, der letzte Schuss gebrochen ist. Inwiefern Befehlsverweigerung? Und weil die Anweisung ganz klipp und klar lautet, Magazin entnehmen, Spannhebel nach hinten durchziehen, ins Munitionslager, ins Patronenlager reinschauen, ob es frei ist. Okay, aber inwiefern hat das... Das habe ich nicht getan. Ich habe das Magazin drin gelassen, habe den Spannhebel nach hinten gezogen. Und diese Definition hat dich dann von dem Urteil wieder letztendlich gerettet, oder wie? Das war sowieso juristisch gesehen ein Fehlurteil. Weil es sich dabei tatsächlich um eine Ladefunktionsstörung der Waffe handelt. Also definitiv. Es war keine fahrlässige Tötung in dem Sinne, es war auch kein Mord in dem im juristischen Sinne. Aber du bist jetzt letztendlich ist es ein Freispruch. Letztendlich ist es kein Freispruch, es ist nur umgewandelt worden. Von Totschlag bzw. von fahrlässiger Tötung in Subordination. In Befehlsverweigerung. Ja. Ja gut, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, aber müssen wir auch nicht jetzt weiter ausführen. Ganz anfänglich hast du gerade dich so geäußert, dass ich den Eindruck hatte, dass du das überhaupt nicht verwunden hast. Das habe ich auch nicht verwunden. Weil in meinen Augen hier dein Kollege aus der Redaktion, der holte mich also auch gerade nochmal zurück, als ich in der Warteschleife war. Und fragte mich, ob ich denn der Meinung sei, dass Soldaten Mörder seien. Bist du dieser Meinung? Ich bin dieser Meinung, auf jeden Fall. Warum bist du überhaupt denn zur Bundeswehr gegangen? Ich musste. Ich habe. Was heißt, du musstest? Ich habe einen Kriegsdienstverweigerungsantrag gestellt. Der ist nicht durchgekommen. Dann musste ich. Gut, ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Wundert mich jetzt, weil es relativ einfach ist, in Deutschland zu verweigern. Mittlerweile, ja. Ja, vor 7 Jahren aber auch schon. Egal. Da war es noch nicht ganz so einfach. Würdest du denn für dich, bezeichnest du dich denn selbst jetzt auch als Mörder? Ja. Und wie wirst du damit fertig? Das ist eine gute Frage. Einerseits sage ich mir, okay, es war eine Waffenfunktionsstörung. Andererseits sage ich mir, wenn ich nicht so nachlässig gehandelt hätte und das Prozedere durchgezogen hätte, wie es denn hätte sein sollen, dann würde er jetzt noch leben und seine Kinder und seine Frau wären jetzt nicht allein. Hast du mit der Frau mal gesprochen? Ich kannte sie sehr gut. Hast du nach der Tat mit ihr gesprochen, nach dem Vorfall? Ich habe sie auf der Gerichtsverhandlung gesehen. Ich bin sofort auf sie zugegangen, wollte es ihr erklären. Ich habe von ihr mehrere Ohrfeigen kassiert, mit Recht, sage ich. Und dann die Aussage, ich solle mich von ihr fernhalten und auch von den Kindern, hinterher würde ich sie auch noch töten. Hast du getrieben ständig von einem schlechten Gewissen? Was heißt ständig von einem schlechten Gewissen? Ich habe mir selber schon nach dem Leben getrachtet, aufgrund dieser Tatsache. Ich war ein Jahr in Behandlung gewesen, in psychologischer. Also hast du dann doch schon mal drüber gesprochen? Ich habe über das nie gesprochen. Wie, während der psychologischen Behandlung auch? Ich habe nie über das direkt gesprochen. Ich habe immer über andere Dinge gesprochen, aber nie über das direkt. Thomas, du hörst unsere Schlussmusik. Ja. Ich möchte dir wirklich auch von Herzen jetzt nochmal anbieten, dass du mit meiner Psychologin gleich nochmal ein paar Worte sprichst. Bitte. Ja. Verfahren kennst du. Du legst auf und wirst von uns gleich nochmal angerufen. Alles klar. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wie versprochen nochmal die Telefonnummer vom Weißen Ring. Das ist 01803 und dreimal die 34. 01803 34 34 34. Das war unsere Sendung zum Thema Mord. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen geht es hier ganz anders zu bei uns. Wir haben einen Star zu Gast, einen Stargast, das ist Hans Meiser. Hans Meiser wird eine ganze Stunde hier sein und sich euren Fragen stellen. Ihr könnt hier anrufen und Hans Meiser alles fragen. Ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen und es geht dann wie immer um 1 los im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.